Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 454 an Schiller. Iffland fährt fort, seine Sache trefflich zu machen und zeichnet sich als ein wahrhafter Künstler aus. An ihm zu rühmen ist die lebhafte Einbildungskraft, wodurch er alles, was zu seiner Rolle gehört, zu entdecken weiß, dann die Nachahmungsgabe, wodurch er das Gefundene und gleichsam Erschaffene darzustellen weiß, und zuletzt der Humor, womit er das Ganze von Anfang bis zu Ende lebhaft durchführt, die Absonderung der Rollen voneinander durch Kleidung, Gebärde, Sprache, die Absonderung der Situationen und die Distinktion derselben wieder in sensible, kleinere Teile ist fürtrefflich. Von allem Übrigen, was wir schon im Einzelnen kennen, will ich jetzt schweigen, indem er als ein wirkliches Natur- und Kunstgebilde vor den Augen des Zuschauers lebt, so zeigen sich die Übrigen, wenn sie auch ihre Sache nicht ungeschickt machen, doch nur gleichsam als Referenten, welche eine fremde Sache aus den Akten vortragen. Man erfährt zwar, was sich begibt und begeben hat, man kann aber weiter keinen Teil daran nehmen. Sehr wichtig war mir die Bemerkung, dass er die reinste und gehörigste Stimmung beinahe durchaus vollkommen zu Befehl hat, welches denn freilich nur durch das Zusammentreffen von Genie, Kunst und Handwerk möglich ist. Das Publikum ist sich in seiner Assiduität ziemlich gleich. Die Anzahl schwankte bisher zwischen 380 und 430, und es lässt sich voraussehen, dass wir keine so starke und keine so geringe Vorstellung haben werden als das vorige Mal. Der erhöhte Preis hat nur einen gewissen Zirkel von Zuschauern eingeschlossen. Wir können mit der Einnahme zufrieden sein, und ich freue mich über den ungläubigen Hofkammerrat gesiegt zu haben. Übrigens habe ich außer einer ziemlich allgemeinen, reinen Zufriedenheit nichts Tröstliches von einem besondern Urteil gehört. Wie wenige verhalten sich gegen den Künstler auch wieder produktiv. Dagegen habe ich mitunter einige sehr alberne Negationen vernommen. Morgen erleben wir noch den tauben Apotheker, und dann will ich mich der eintretenden Ruhe wieder freuen, ob ich gleich nicht leugnen will, dass mir sein Spiel diesmal mehr als das vorige Mal Bedürfnis geworden ist. Er hat in jedem Sinne gut auf mich gewirkt, und ich hoffe, wenn ich zu Ihnen hinüberkomme, sollen der Mai und Juni gute Früchte bringen. Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten und wünsche nur, dass kein Übel Ursache an Ihrem Stillschweigen sein möge. Freund Böttiger brütet, wie ich merke, an einer Didaskalie über Pygmalion. Es wird wahrscheinlich wieder ein sauber Stückchen Arbeit werden. Eine der lustigsten Begebenheiten unseres Zeitalters kann ich vorläufig nicht verschweigen. Wielanden ist durch ein heimlich demokratisches Gericht verboten worden, die Fortsetzung seiner Gespräche im Merkur drucken zu lassen, Das nächste Stück wird zeigen, ob der gute Alte gehorcht. Der arme Verfasser des Goldnen Spiegels und des Agathons, der zu seiner Zeit Königen und Herren die wundersamsten Wahrheiten sagte, der sich auf die Verfassungen so trefflich verstand, als es noch keine gab, der edle Vorläufer des neuen Reiches, muß nun in den Zeiten der Freiheit, daher posselt täglich, den bloßen Hintern zum Fenster hinausrägt, daher gänz mit der liberalsten Zudringlichkeit einem neuen Könige eine unbedingte Pressfreiheit abtrotzt, die Schoßkinder seines Alters, die Produkte einer Silberhochzeit, gleich namenlosen Liebeskindern verheimlichen. Vor 14 Tagen ungefähr kam er nach Weimar, um für diese Produktionen, mit denen er sich im Stillen beschäftigt hatte, einiges Lob einzuernten. Er las sie in allen Etagen unsers Geschmacks- und Gesellschaftshauses vor und ward mit mäßiger Gleichgültigkeit aufgenommen, so daß er für Ungeduld bald wieder aufs Land flüchtete, indessen hielt man Rat, und jetzt, hör ich, ist ihm angekündigt, diese Mestizen eines aristodemokratischen Ehebandes in der Stille zu erdrosseln und im Keller zu begraben, denn ausgesetzt dürfen sie nicht einmal werden. Weimar am 2. Mai 1798. Geh!